Renate Künast lobt die SPD. Die Spitzenkandidatin der Grünen freut sich, dass sich die Sozialdemokraten nach dem Debakel bei der Europawahl wieder gefangen haben. Schön, dass die SPD den Startschuss zum Kämpfen gegeben hat, erklärt sie der Berliner Zeitung. Es ist gut, dass sich die SPD auch wieder um die Mitte kümmern will. Ganz anders das Urteil der Liberalen. Die SPD stellt seit 11 Jahren den Finanzminister, weist aber jede Verantwortung für die Finanzmarktkrise von sich, beklagt FDP-Generalsekretär Dirk Niebel. Mit Schönfärben aber wird sie aus dem Umfragetief nicht herauskommen. Von solcher Kritik wollen führende SPD-Politiker am Tag nach dem großen Auftritt ihres Kandidaten nichts wissen. Im ZDF-Morgenmagazin versichert Fraktionschef Peter Struck, dass die Niederlage bei der letzten Wahl nun abgehakt sei. Dieses Europawahlergebnis war ein heilsamer Schock, weil alle nicht damit gerechnet haben, dass wir stagnieren sozusagen. Und ich glaube, dass dieser Schwung, der da gestern entstanden ist, auch durchtragen wird bis zur Bundestagswahl. Aufbruchstimmung will auch der Parteivorsitzende vermitteln. Franz Müntefering lobt das Wahlprogramm. Die Wohlhabenden stärker belasten, mehr Geld in die Bildung stecken, das wird überzeugen, erklärt er gegenüber dem Deutschlandfunk. Und der Kanzlerkandidat wird jetzt so richtig Gas geben. Es ist gestern deutlicher geworden als je zuvor, dass wir mit Frank-Walter Steinmeier einen an der Spitze haben, der Kanzler kann und der auch deutlich macht von Woche zu Woche mehr, dass er den Wahlkampf gewinnen will. Es ist alles offen, Totgesagte leben länger, niemand sollte uns abschreiben. Das ist die Botschaft, die die Genossen am Tag nach dem Parteitag nach außen tragen. Generalsekretär Hubertus Heil. Wir haben kein gutes Europawahlergebnis gehabt, aber das liegt hinter uns. Und bei der Bundestagswahl werden die Karten vollständig neu gemischt. Nicht nur, weil die Wahlbeteiligung höher ist. Wir haben gestern einen Kanzlerkandidaten erlebt, der entschlossen ist zu kämpfen, der ein klares Programm hat und eine Partei, die Entschlossenheit und Kampfgeist hat. Insofern, die Wahl ist nicht gelaufen am 27. September, aber wir haben gute Chancen, mit Frank-Walter Steinmeier den Bundeskanzler zu stellen, weil wir klare Orientierung geben. Die Christdemokraten gehen dagegen davon aus, dass sie von der Schwäche der SPD profitieren werden. Allen Beteuerungen zum Trotz haben die Sozialdemokraten die Mitte aufgegeben, glaubt CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla. Die Union dagegen werde genau diese Wählerschichten für sich gewinnen können. Im Deutschlandfunk versichert Pofalla, wir werden deutlich machen, dass Deutschland aus der Krise gestärkt hervorgehen kann. Indem wir zum 1. Januar wahrscheinlich eine Steuerentlastung in Deutschland haben werden von rund 13 bis 15 Milliarden Euro, indem wir eben trotz der Krise deutlich machen, dass Entlastungen der Menschen Wachstumsorientierung bedeutet, weil dieses Geld, das die Menschen dann haben, logischerweise im Wirtschaftskreislauf eingesetzt wird. So sieht es das Steuerkonzept vor, auf das sich die Spitzen von CDU und CSU gestern Abend im Kanzleramt verständigt haben. Die Union verspricht, die sogenannte kalte Progression abzumildern. Lohnerhöhungen, die durch die Steuerbelastung gleich wieder aufgefressen werden, sollen der Vergangenheit angehören. Damit soll vor allen Dingen die Mittelschicht angesprochen werden. Die Steuerpläne sind Teil des gemeinsamen Wahlprogrammes von CDU und CSU, das Ende des Monats vorgestellt werden wird.